Kundgabe 3163. Empfangen durch Bertha Dudde am 19. und 20.06.1944. Leiden und Prüfungen, Mittel zur Vollendung. Die Prüfungen und Leiden, die dem Menschen auferlegt sind, werden selten erkannt als Mittel zur höchsten Vollendung. Gott kennt den Reifegrad eines jeden einzelnen Menschen. Er kennt deren Herzen, und ihm entgeht wahrlich nicht die kleinste Regung, die für oder wider ihn spricht. Und also weiß er auch, welchen Entwicklungsgrad er noch erreichen kann auf Erden, und entsprechend bedenkt er nun den Menschen mit Leid oder Schicksalsschlägen. So darin noch eine Möglichkeit besteht, die Seelenreife zu erhöhen. Es hat die Seele vor ihrer Verkörperung als Mensch sehr wohl um ihren Erdenlebensgang gewusst. Sie ist mit voller Zustimmung diese letzte Verkörperung eingegangen, in der Hoffnung, dass sie als Sieger daraus hervorgehen werde. Sie sah sowohl ihre Freuden wie auch ihre Leiden auf ihrem Lebenswege und hat sich doch nicht davon zurückschrecken lassen, weil sie auch andererseits um die Hilfe Gottes und seine Gnade wusste und die Möglichkeit ersah, gänzlich aus der Materie herauszuwachsen und ihrer Hülle ledig zu werden. Und darum nimmt manche Seele ein besonders schweres Erdenlos auf sich, weil sie die Auswirkung eines recht gelebten Erdenlebens gleichfalls ersah und um das letzte Ziel weiß und ihr dieses Ziel erreichbar dünkt. Doch im Erdenleben verliert sie das Rückbewusstsein und darum nützet sie auch die Gelegenheiten nicht aus und sie ist in Gefahr, ihr Ziel auf Erden nicht zu erreichen. Und deshalb kommt Gott ihr zu Hilfe, indem er ihr auf der Erde noch Möglichkeiten schafft, an denen sie ausreifen kann. Und dann muss der Mensch erhöhte Widerstände besiegen. Ihm ist Leid und Trübsal beigegeben auf der Erde, zu dessen Überwindung er sich von Gott Kraft erbitten muss. Ein Leben ohne Kampf würde ihn auf immer gleicher Entwicklungsstufe stehen lassen, und sein Leben wäre vergeblich gelebt. Es geht nicht darum, dass er seine Sünden abbüßen muss auf Erden, wie dies fälschlicherweise gelehrt wird, sondern es geht nur darum, dass er aus der Tiefe, in der er sich noch befindet, zur Höhe gelangt, dass er sich wandelt in ein Wesen des Lichtes, dass er an sich selbst arbeitet, um alles abzulegen, was ihn noch an der Entgegennahme ungeahnter Lichtfülle hindert. Er muss gewissermaßen eine Hülle, die noch lichtundurchlässig ist, durch Leid und Trübsal läutern. Er muss jede Unreinheit von ihr entfernen, damit das Licht sie nun durchstrahlen kann. Denn diese Läuterung muss durch eigenen Willen vor sich gehen. Sie kann nicht von Gott aus ohne den Willen des Menschen durchgeführt werden. Leid und Liebe sind die einzigen Mittel, von allen Unreinheiten entschlackt zu werden. Und ein großes Maß von Leid ist gleichzeitig der Ausdruck großer göttlicher Liebe, die dem Menschen helfen will, so zu werden, dass Gott ihn unendlich beglücken kann in der Ewigkeit. Und darum sind die schwer geprüften Menschen auf Erden von seiner Liebe besonders erfasst, wenngleich ihnen dies unverständlich erscheint. Das Erdenleben ist kurz, gemessen an der Ewigkeit, und voller Dank und Lobpreisung wird die Seele dereinst auf die kurze Erdenzeit zurückblicken, die ihr durch das Leid auch eine höhere Reife eingetragen hat, die sie ohne Leid nimmermehr erreicht hätte. Es stehen dem Menschen auf Erden ungemessene Gnaden zur Verfügung, so dass er auch das schwerste Leid ertragen kann, so er sich in innigem Gebet Kraft holt von Gott. Denn diese hat er ihm zugesichert. Er lässt niemanden ungestärkt von sich gehen, der ihm seine Not vorträgt, im zuversichtlichen Glauben, dass er ihm helfen kann und auch helfen wird. Denn niemals ist das Leid größer als der, der es auferlegt, dessen Macht wahrlich genügt, dem Menschen Hilfe zu bringen in jeder Not. Darum haltet euch stets seine Liebe, Weisheit und Allmacht vor Augen, so euch tiefes Leid drückt, und ihr werdet getröstet sein und geduldig seine Hilfe erwarten. Amen.